Das Füllen aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott-Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Füllen, das die schwere Bürde des stolzen Reuters nie gefühlt, den blanken Zaum für eine Würde der zugerittenen Pferde hielt. Dies Füllen lief nach allen Pferden, worauf es einen Mann erblickt, und wünschte bald ein Ross zu werden, das Sattel, Zaum und Reuter schmückt. Wie selten kennt die Ehrbegierde das Glück, das sie zu wünschen pflegt. Das Reutzeug, die gewünschte Zierde, wird diesem Füllen aufgelegt. Man führt es streichelnd hin und wieder, dass es den Zwang gewohnen soll. Stolz geht das Füllen auf und nieder, und stolz gefällt sich selber wohl. Es kam mit prächtigen Gebärden zurück in den verlassenen Stand und machte wie an allen Pferden sein neu erhaltenes Glück bekannt. »Ach«, sprach es zu dem nächsten Gaule, »mich lobten alle, die mich sahen. Ein roter Zaum lief aus dem Maule, die schwarzen Mähnen stolz hinan.« Allein, wie ging's am andern Tage, das Füllen kam betrübt zurück. Und schwitzend sprach es, welche Plage ist nicht mein eingebildet Glück. Zwar dient der Zaum, mich auszuputzen, doch darum ward er nicht gemacht. Er ist zu meines Reuters Nutzen und meiner Sklaverei erdacht. Was wünscht man sich bei jungen Tagen? Ein Glück, das in die Augen fällt. Das Glück, ein prächtig Amt zu tragen, das keiner doch zu spät erhält. Man eilt vergnügt, es zu erreichen, und seiner Freiheit ungetreu, eilt man nach stolzen Ehrenzeichen und desto tieferer Sklaverei. Ende von Das Füllen. Aufgenommen von Matthias Flohr.